И моя тема сегодня звучит «Благословен через проблемы». Und mein Thema ist heute gesegnet durch die Probleme. Да, проблемы — это часть нашей жизни. Probleme sind ein Teil von unserem Leben. И проблемы приходят в нашу жизнь. Und Probleme kommen in unser Leben hinein. И очень часто, когда они приходят, мы неправильно их встречаем. Und oftmals, wenn die kommen zu uns, nehmen wir sie nicht richtig auf. Да, то, как мы их встречаем, то, как мы реагируем на эту проблему. Wie wir auf die reagieren, wie wir sie so aufnehmen. Может повлиять на конечный результат. Kann auf das Endergebnis sich auswirken. А именно, или эта проблема тебя изменит в любом случае. Also dieses Problem wird dich auf jeden Fall verändern. Либо она тебя сделает сильнее. Entweder wird sie dich stark machen. Либо ты сломаешься. Oder du wirst zerbrechen daran. И это очень важно знать каждому из нас. Und es ist ganz wichtig für jeden, das zu wissen. Потому что часто бывает, что твое благословение завернуто в проблему. Denn oftmals ist es so, dass dein Segen in die Probleme eingewickelt ist. Итак, мы будем сегодня размышлять о проблемах и испытаниях. Deswegen werden wir heute über die Probleme und über die Prüfungen reden. Часто, очень часто проблема становится для нас испытанием. Also oftmals wird das Problem für uns als eine Prüfung. И я хочу сегодня разбить этот стереотип. Und ich möchte heute diesen Stereotyp zerbrechen. О том, что проблемы и испытания — это зло, и это только от дьявола. Darüber, dass die Probleme und die Prüfungen vom Teufel sind, nur vom Teufel. Это заблуждение, и очень многие так думают. Das ist eine Irrlehre und viele denken aber so. И по этой причине, когда вот проблема приходит в жизнь человека, und aus diesem Grund, wenn das Problem in das Leben eines Menschen kommt, человека охватывает страх. Der Mensch wird von Angst umhüllt, also при одном только слове erfüllt. Проблема. Alleine, wenn das Wort Problem kommt. И мы увидим сегодня с вами, что на самом деле проблема — это радость. Und wir werden heute herausfinden, dass die Probleme tatsächlich in Wirklichkeit eine Freude ist. Проблема — это то, что тебе нужно. Problem ist das, was du brauchst. Аминь. Amen. И проблема — это хорошо, это прекрасно. Без проблем мы вообще не und сможем. Und Probleme sind gut und klasse, denn ohne Probleme überhaupt können wir nicht. Без проблем не можем расти. Können wir nicht wachsen. Я верю, что сегодня после служения при слове проблема. Also ich glaube, dass heute nach dem Gottesdienst beim Wort Problem. Каждый из вас будет улыбаться. Jeder von euch wird lachen oder lächeln. Кто-то, наверное, подумал сейчас, у него не все дома. Wahrscheinlich hat jemand von euch gedacht, er hat nicht alle Tassen im Schrank. Почему я хочу разбить этот стереотип? Wieso möchte ich diesen Stereotyp zerbrechen? Давайте разберемся, что такое стереотип. Lass uns mal schauen, was überhaupt ein Stereotyp ist. Стереотип — это мнение, которое у нас сформировалось с годами. Also Stereotyp ist eine Meinung, was mit den Jahren in uns gebildet war. Мы где-то услышали, мы поверили и не проверили. Also wir haben irgendwo was gehört, wir haben gleich daran geglaubt, aber das nicht geprüft. А почему не проверили? Wieso haben wir das nicht geprüft? Ну потому что моя бабушка так говорила, ее бабушка говорила, бабушка бабушки бабушки говорила. Weil meine Oma so geredet hat, meine Großmutter, meine Urgroßmutter. Да, но это не всегда является истиной. Ja, aber das ist nicht immer die Wahrheit. Кто твоя бабушка? Wer ist deine Oma? Она не Бог, она может ошибаться. Also sie ist nicht Gott, sie kann sich auch irren. Вот, например. Zum Beispiel, очень такой распространенный стереотип. Я, so ein weit verbreiteter Stereotyp zum Beispiel. Я думаю, вы встречались с таким. Also ich denke, das habt ihr bestimmt schon gehört. Вот я прихожу на работу, новая работа, новые люди, я знакомлюсь. Also ich komme in die Arbeit, es sind neue Leute, ich mache mich bekannt mit diesen Leuten. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, grüß Gott, меня зовут Евгений. Grüß Gott, ich heiße Eugen. И вот, конечно, приходит вот этот вопрос, откуда ты приехал? Und dann kommt gleich diese Frage, wo kommst du her? Я говорю, из России, из Сибири. Und ich sage, aus Russland, Sibirien. И тут сразу срабатывает стереотип. Und hier kommt gleich ein Stereotyp. Холодно, водка, медведи. Also, es ist kalt, Bieren und Wodka. Это такой стереотип. Also, das ist so ein Stereotyp, was есть, in, bei denen existiert. Да, в Сибири всегда холодно. Also, in Sibirien ist immer kalt. Все пьют водку и гуляют с медведями. Alle saufen Wodka und alle gehen mit Bieren spazieren, mit Eisbären. Но это неправда. Aber das stimmt nicht. Это не является истиной. Das ist nicht die Wahrheit. И стереотип — это также это замена мыслительного процесса. Und die Stereotypen ist einfach ein Ersatz für einen Denkprozess. То есть человек получил информацию, он не хочет приложить усилия, чтобы ее проверить. Mm-hmm. Das heißt, der Mensch bekommt eine Information, aber er möchte sich keine Mühe geben und Arbeit überhaupt die zu prüfen. Да, как оно на самом деле выглядит. Wie es tatsächlich aussieht. И стереотипы, они живут в нас, и они влияют на наше мировоззрение и даже поведение. Und die Stereotypen wohnen in uns und die beeinflussen unsere Weltanschauung und sogar unsere Meinung. И часто так получается, что из-за какого-то стереотипа ты неправильно воспринимаешь действительность. Und oftmals passiert das so, dass du aus irgendwelchen Stereotypen die Wirklichkeit nicht richtig aufnimmst. У меня раньше такой был стереотип. Ich habe früher so einen Stereotyp gehabt. О том, что вот все богатые люди, darüber, dass alle reiche Menschen, они не умеют работать, потому что они обманывают и воруют. Also die können nicht arbeiten, weil sie lügen und sie rauben. Я даже не знаю, откуда он ко мне пришел. Ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt zu mir. Но я просто не уважал этих людей. Ich habe einfach diese Menschen missachtet oder verachtet. Я считал, они недостойны уважения. Also ich habe gedacht, die sind das nicht würdig, dass ich sie achte. Но это тоже не является истиной. Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Мы не можем людей судить по шаблону. Also wir können nicht die Menschen nach irgendeinem Muster denken richten. Да, потому что многие богатые люди, они заработали тяжелым трудом свое богатство. Denn sehr viele reiche Menschen haben mit ihrer eigenen Arbeit das verdient, das Geld. Итак, мы с вами разобрались, что такое стереотипы и для чего нужно от них избавляться. Also jetzt wissen wir, was Stereotypen sind und warum wir sie loswerden müssen. И как я уже в начале сказал, существует такой стереотип. Und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es gibt so einen Stereotypen. Что все испытания и проблемы это от дьявола. Dass alle Prüfungen und alle Probleme vom Teufel kommen. И вот если христианин так думает, то получаются такие молитвы. Und wenn der Christ so denkt, dann kommen solche Gebete daraus. Господи, почему ты допустил? Господи, избавь меня от этого. Herr, wieso hast du das zugelassen? Du sollst mich erlösen davon. Пусть эта проблема пройдет мимо меня. Dieses Problem soll an mir vorbeigehen. Или проблема, я тебя разрушаю. Oder umgekehrt, Problem, ich zerstöre dich im Namen Jesus Christus. Конечно, я не отрицаю тот факт, что враг активен. Natürlich lehne ich diese Tatsache nicht ab, dass der Feind sehr aktiv ist. Да, он строит козни, он пытается нас увести с путей Божьих. Ja, er hat Machenschaften, er hat Pläne und er möchte uns vom Gott seinen Weg abbringen. Но значит ли это, что все проблемы и испытания пришли для того, чтобы меня раздавить? Aber bedeutet das dann automatisch, dass Probleme und diese Prüfungen sind in mein Leben reingekommen, um mich zu zerbrechen? Как я уже сказал, на самом деле при встрече проблемы ты не останешься прежним. Wie ich schon mal gesagt habe, dass die, wenn du die Probleme bekommst, dann wirst du nicht derselbe bleiben danach. И проблема обязательно тебя изменит. Und die Probleme werden dich unbedingt verändern. И значит ли это, что Бог что-то не усмотрел? Es bedeutet das, dass Gott etwas nicht verachtet, sondern vergessen hat? Может быть, он что-то пропустил. Vielleicht hat er was verpasst. Может быть, я мало помолился. Vielleicht habe ich zu wenig gebetet. У меня вот такой вопрос. Und ich habe so eine Frage an euch. Могу ли я допустить, что я еще не все понимаю? Kann ich denn zulassen, dass ich noch nicht alles begreife? Ну, конечно, natürlich, логично, das ist logisch. Вот я прочитал Библию от начала also, до конца. So habe ich die Bibel jetzt gelesen, von Anfang bis Ende. Я читаю ее каждый день. Also ich lese sie täglich. Я стараюсь. Also ich versuche es. Но значит ли это, что я все уже понимаю? Aber bedeutet das dann automatisch, dass ich alles verstehe? Вот я, например, читаю послание Иакова, 1 глава, 2 стих. Also zum Beispiel lese ich Jakobus 1, 2. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Поднимите руку, кто радуется, когда приходят проблемы. Heb mal diejenigen die Hände, die sich freuen, wenn die Probleme kommen. О, один человек. Nur einer. Так вот. Okay. Ну да, это, знаете, это так очень радостно, да? Wisst ihr, es freut uns sehr. Когда ты вот, например, тебе приходит счет. Also, du freust dich wirklich riesig, wenn du plötzlich eine Rechnung bekommst. Да, ты уже все финансы рассчитал до конца und du месяца. Hast all dein Geld schon verplant bis zum Ende des Monats. А тут приходит счет на 500 und da kommt евро. Jetzt, und da kommt jetzt eine Rechnung für 500 Euro. И ты такой, Halleluja, Бог благ. Und du so, Halleluja, Herr, du bist gut zu mir. Для полной радости мне как раз не хватало вот этого Рехнунга. Also für meine vollkommene Freude hat mir diese Rechnung gefehlt. Да, пойду позову друзей, мы закатим вечеринку. Jetzt werde ich wahrscheinlich meine Freunde zusammenrufen und wir werden das noch feiern. Ну или Петр в первом послании пишет, 4 глава, 12 стих. Oder Petrus schreibt in Kapitel 4, 12. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Geliebte, lass uns durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Вот как, Петр, что ты такое говоришь? Петрус, was redest du denn da? Огненного искушения. Also so eine Feuerprobe. Also ihr sollt nicht euch, ja, ihr sollt keine Angst haben davor. Да, в одном из переводов на немецкий написано «не удивляйтесь». Also in einer der deutschen Übersetzungen heißt das, wundert euch nicht. Когда в вашу жизнь приходят огненные искушения. Wenn in euer Leben solche Feuerproben kommen. Я предлагаю сегодня после служения всем собраться. Ich bitte euch nach dem Gottesdienst euch alle zu versammeln. У кого есть проблемы? Also wer Probleme hat? Мы закатим вечеринку. Und wir machen heute ein richtiges Fest. Хорошо? Okay. Смотрите, Петр и Иаков, они не говорят нам. Wie Petrus und auch Jakobus sagen nicht zu uns. Эй, ребята, когда пришла проблема, надо поститься, молиться, Herr Jungs, wenn Библию ein Problem, читать. Wenn ein Problem kommt, sollt beten, fasten und Bibel lesen. Все это нужно делать, конечно. All das musst du natürlich machen. Но лучше это делать до того, когда пришла проблема. Aber es ist besser davor zu machen, bevor das Problem kommt. Потому что когда пришла проблема, у тебя нету времени поститься. Denn wenn das Problem kommt, hast du keine Zeit zu fasten. Потому что ты должен радоваться. Denn du musst dich freuen. Halleluja. Да. И знаете, когда я начал дальше читать Библию, вот читать. Und als ich weiter die Bibel gelesen habe. Я понял, а ведь они правы. Habe ich verstanden, denn sie haben ja recht. Да. Я, когда вот, кстати, ты читаешь Библию, и ты чего-то не понимаешь. Übrigens, wenn du die Bibel liest und du begreifst etwas nicht. Не останавливайся. Bleib nicht stehen. Читай дальше. Sondern lese weiter. Иногда, когда ты читаешь дальше, тебе вдруг становится понятно. Manchmal, wenn du weiterliest, dann wird es dir alles verständlich. Ответ находится всегда в Библии. Denn die Antwort ist immer in der Bibel. Вот, мы прочитаем дальше послание Иакова. Первая глава, мы читали первый стих. Genau, lass uns jetzt nochmal aus Jakobus 1 vorlesen. 3-4 стихи мы читаем дальше. Und die Verse 3 und 4, die lesen wir weiter. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. То есть, когда в твою жизнь пришла проблема или испытание, das bedeutet, wenn in dein Leben Probleme und Proben kommen, Prüfungen, это не должно тебя пугать, это должно тебя радовать. Das darf dich nicht erschrecken, das soll dich erfreuen. Потому что, когда ты пройдешь эту проблему, denn wenn du dieses Problem schaffst und durchgehst, ты увидишь новые возможности. Du wirst neue Möglichkeiten sehen. И ты перейдешь на следующий уровень. Und du wirst auf die nächste Etappe gehen. Получается, мы должны радоваться проблемам, потому что они открывают новые возможности. So wie es aussieht, müssen wir uns auf die, für die Probleme freuen, denn die offenbaren uns neue Möglichkeiten. Ну, и, конечно же, нам хочется знать, как же это на практике выглядит. Und natürlich wollen wir bestimmt alle wissen, wie es so praktisch aussieht. Ты хочешь знать? Willst du es wissen? Спроси соседа, ты хочешь знать? Frag mal deinen Nachbarn, willst du es wissen? Хорошо, тогда продолжаем. И мы прочитаем еще первое. Dann gut, dann lass uns mal weiterlesen. Первое послание Петра, 4 глава, 13 стих. Wir wollen noch aus 1. Petrus 4 vorlesen, der Vers 13. Петр писал нам, чтобы мы не удивлялись. Also der Petrus schrieb uns, damit wir uns nicht wundern. И 13 стих. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an dem Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Вы знаете, когда я вот начал готовился к этой теме, изучать этот вопрос стал. Wisst ihr, als ich mich für die Predigt vorbereitet habe und habe diese Frage studiert so und nachgeforscht. Я нашел такое простое правило. Habe ich so eine einfache Regel gefunden. Которая помогает мне радоваться. Die mir hilft, sich zu freuen. И оно звучит очень просто. Und es lautet ganz einfach. Если ты не можешь изменить обстоятельства. Wenn du deine Umstände nicht verändern kannst. Измени твой взгляд на эти обстоятельства. Dann verändere deinen Blick auf diese Umstände. То есть, если у тебя ситуация в жизни, которую ты не можешь изменить. Das bedeutet, wenn du eine Situation in deinem Leben hast, die du nicht verändern kannst. Измени твой взгляд на эту ситуацию. Dann verändere deinen Blick auf diese Situation. И тогда придет покой и мир в сердце. Dann kommt Ruhe und auch Frieden in dein Herz. Вот такой простой пример. Das ist ein ganz einfacher Beispiel. У кого из вас есть водительское удостоверение? Also wer hat von euch einen Führerschein? Вы помните, когда у вас их не было? Könnt ihr euch erinnern, als ihr keinen Führerschein gehabt habt? И когда вы их получили, у вас открылись новые возможности. Und als ihr das bekommen habt, dann habt ihr neue Wege bekommen, neue Möglichkeiten. А вы помните, как вам надо было учить эти вопросы? Könnt ihr euch aber erinnern, wie ihr diese Fragen lernen musstet? Да, ты думал, наверное, ну кто придумал эти тупые вопросы вообще? Du hast dir wahrscheinlich gedacht, wer hat solche dummen Fragen sich ausgedacht? Да кому они нужны вообще? Wer braucht überhaupt diese Fragen? Да они вообще просто деньги на мне хотят сделать. Und überhaupt, die wollen nur bloß Geld mit mir verdienen. Но ты не можешь изменить эту ситуацию. Aber du kannst diese Situation nicht ändern. Все учили. Alle haben das gelernt. И все сдавали. Und alle haben die Prüfungen abgelegt. Тебе придется учить. Und du musst auch dann lernen. И когда ты начнешь учить, ты поймешь, что это не совсем уже и тупые вопросы. Und wenn du anfängst, das zu lernen, dann wirst du begreifen, das sind nicht so ganz dumme Fragen. Я не все понимаю. Ja, ich verstehe nicht alles. Но я понимаю одно. Aber ich verstehe eins. Когда я пройду эту проблему, wenn ich dieses Problem durchgehe, я стану сильнее, у меня откроются новые возможности. Dann werde ich stärker und ich werde, mir werden neue Möglichkeiten offen. Я просто смиряю себя. Und ich demütige mich einfach. Вы читали, Бог смиренным дает благодать. Ihr habt ja gelesen, dass Gott den Demütigen seine Gnade gibt. А гордым еще больше благодати. Und den Stolzen noch mehr Нет? Gnade? Nein. Нет. А гордым Nein. Бог противится. Aber den Stolzen widersetzt sich Gott. Теперь вы понимаете, почему мы должны радоваться. Jetzt versteht ihr, warum wir uns freuen müssen. Мы должны радоваться не проблемам. Also wir sollen uns nicht über die Probleme freuen. А возможности, которые приносят эти проблемы. Sondern die Möglichkeiten, was diese Probleme bringen. Согласитесь, все очень просто. Also stimmt zu, das ist einfach alles einfach. Вот, если я сейчас скажу, эй, слушай. Wenn ich jetzt zu dir jetzt sage, hey, hör zu. Как насчет того, чтобы помочь церкви построить помещение для молодежи. Wie sieht das aus mit dir, wenn du hilfst beim Holzhaus? Ну не знаю, у меня времени нет, семья, дети, дом. Weiß ich nicht, ich habe keine Zeit, ich habe Arbeit, Familie. А если я тебе скажу, слушай. Und wenn ich dir dann sage, hey, hör zu. Ты бы хотел, чтобы твои дети имели хорошее будущее? Möchtest du, dass deine Kinder eine gute Zukunft haben? Чтобы у них было место в церкви, где бы они могли учиться служить. Dass die einen Ort haben, wo sie gemeinsam lernen zu dienen, wo sie gemeinsam Gott kennenlernen. Да, чтобы они открывали свои таланты там. Wo sie ihre Talente entdecken können. Но для этого нам нужно построить помещение. Aber dafür müssen wir praktisch ein Haus bauen. И чтобы наши дети имели такую возможность. Damit unsere Kinder diese Möglichkeit überhaupt haben. Приходи и поучаствуй в строительстве. Also komm und nimm teil daran an diesem Bau. Это нелегко найти время. Also ist es nicht leicht, Zeit zu finden. Иногда даже может проблематично. Manchmal ist es sogar problematisch. Посреди недели найти это время. Unter der Woche diese Zeit zu finden. Но это открывает возможности для подрастающего поколения. Aber das eröffnet Möglichkeiten für das heranwachsende Generation. И, конечно, это не проблема, когда ты не можешь найти время для церкви. Natürlich ist es kein Problem, wenn du keine Zeit für die Gemeinde findest. Но это может стать для тебя испытанием. Aber es kann für dich zu einer Probe werden. Может помочь пересмотреть тебе свои приоритеты. Es kann dir vielleicht helfen, deine Prioritäten durchzusehen. И ты научишься планировать свое время. Und du wirst lernen, deine Zeit zu planen. Хорошо, давайте мы посмотрим, okay. Где же берет свою силу христианин. Lass uns mal herausfinden, wo der Christ seine Kraft Как вы nimmt, думаете, где берет свою findet. Силу христианин? Oder wo nimmt jetzt ein Christ seine Kraft? Давайте мы посмотрим Евангелие от Луки, 4 глава. Lass uns das aus Evangelium Lukas mal schauen, der Kapitel 4. Первый, второй стих. Die Verse 1 und 2. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jeden Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Смотрите, кто повел Иисуса в пустыню? Schaut her, wer hat Jesus in die Wüste geführt? Дух Святой повел его в пустыню. Вот Der это Heilige да. Geist. Das а, ist а почему он не повел его домой? Wieso hat er nicht nach Hause geführt? Или в отпуск куда-то там, на Канарские острова? Oder irgendwie in Urlaub auf die, да, auf Hawaii, чтобы он набрался сил перед служением. Damit er vor seinem Dienst Kraft schöpfen kann Нет, und tanken Дух, kann. Дух ведет его в пустыню. Aber der Geist führt ihn in die Wüste. И мы читаем дальше, und 4 глава, weiter, 14 стих. In dem Vers 14. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. У меня вопрос, где получил Иисус силу Духа? Ich habe eine Frage, wo hat Jesus die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Дома, лежа на диване? Also zu Hause auf der Couch, liegend? Хлебал борщ, кушал пельмени? Hat er Teigtaschen gegessen und Suppe? Потом пошел в Мэкфит? Dann ging er zum Мэкфит. И через 40 дней такой качок вышел. Und nach 40 Tagen kommt er so richtig voll gepumpt. Нет, он получил свою силу в пустыне. Nein, er hat seine Kraft, seine Stärke in der Wüste bekommen. Где мы получаем свою силу? Also, wo bekommen wir unsere Kraft? В пустыне, in der Wüste, когда приходят проблемы и испытания, wenn Probleme und Proben kommen, проходя через них, мы получаем силу. Indem wir sie durchgehen, bekommen wir die Kraft. В армии любой страны существуют элитные войска. Also in jedem Land existieren Elite-Einheiten. Да, и само название говорит за себя. Там находится элита. Also alleine der Name spricht schon für sich. Da sind nur Elite, also besondere Leute. Да, и эти ребята, они готовы в любое время суток выполнить любое задание. Und diese Jungs, die sind bereit zu jeder Zeit des Tages ihre Aufgabe zu erfüllen. И таких солдат практически невозможно убить. Und solche Soldaten ist es praktisch fast unmöglich zu töten. Они практически непобедимы в схватке с людьми. Also sie sind praktisch unbesiegbar, wenn sie in einen Kampf kommen. Да, но они не всегда такими были. Ja, aber sie waren nicht immer so. Они тоже были слабыми. Sie waren auch mal schwach. Тоже у них были какие-то страхи, непонимания. Sie haben auch vielleicht irgendwelche Dinge gehabt, die sie nicht verstanden haben, Ängste gehabt. Но они тренировались каждый день по несколько часов. Sie haben jeden Tag mehrere Stunden trainiert. Я смотрел видео, как они тренируются. Ich habe mir mal so ein Video angeschaut, wie sie trainiert haben. Also es ist wirklich ein hartes Training. И наверняка как у них были мысли сдаться, уйти. Und höchstwahrscheinlich hatten sie solche Gedanken aufzugeben und die Einheit zu verlassen. Но они проходят эти испытания. Aber die gehen diese Prüfungen durch. И выходят в силе. Und kommen stark daraus. Если мы хотим ходить с вами в силе Духа Святого, wenn wir miteinander in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln wollen, то мы не должны бояться проблем и испытаний. Dann sollen wir keine Angst haben vor Problemen und Prüfungen. А наоборот, радоваться, когда они приходят. Sich freuen, wenn sie kommen. Ведь наш духовный человек, он точно так же нуждается в тренировке. Denn unser geistlicher Mensch in uns, der braucht auch Training. Да, я помню, когда я первый раз постился. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gefastet habe. Это было с утра до вечера, пост. Das war eine Fastenzeit von früh bis abends. Во-первых, я думал, это бред какой-то. Also zuerst habe ich mir gedacht, das ist irgendein Schwachsinn. Что это такое? Не кушать весь день. Was ist das? Also einfach den ganzen Tag nichts zu essen. Да, и во-вторых, я думал, что это, ну, невозможно вообще. Und zweitens habe ich mir gedacht, das ist absolut unmöglich. Скажу вам честно, я не выдержал. Also, ich sag euch ehrlich, ich habe es nicht ausgehalten. Я что-то скушал. Also, ich habe etwas gegessen. Но в течение следующих полгода я постился каждый понедельник. Aber darauf folgenden halben Jahr habe ich jeden Montag gefastet. И уже через полгода мне было мало одного дня. Я стал поститься по 2-3 дня. Und nach einem halben Jahr war das sogar ein Tag für mich zu wenig. Ich fing an 2-3 Tage zu fasten. Да, и сегодня для меня один день поста, ну, это легко. Und heute für mich ein Tag des Fastens ist einfach leicht. Понимаете? То есть мы, когда мы тренируемся, мы становимся сильнее. Versteht ihr, wenn wir uns trainieren, dann werden wir stärker. Мы выходим в силе Духа. Wir kommen in der Kraft des Geistes raus. И нам также очень важно понимать, что ни одно испытание или искушение. Und es ist ganz wichtig für uns zu verstehen, dass kein Problem, keine Anfechtung, не придет в нашу жизнь. Не придет в нашу жизнь без того, что об этом не знает Бог. Kommt nicht einfach so in unser Leben hinein ohne das Wissen Gottes. Бог в курсе, что ты проходишь сейчас. Gott weiß gewiss, was du heute durchmachst. Вспомните Адам, где он был испытаем? Also erinnert euch an Adam, wo wurde er versucht? В Эдемском саду. In Edem Garten. Это территория Бога. Ist das Territorium von Gott? Ja. Знал ли об этом Бог? Wusste Gott davon? Знал. Ja, er wusste davon. Почему Бог допустил? Wieso hat Gott zugelassen? Это знаменитая фраза. Почему das ist Бог допустил? Eine bekannte Frage. Wieso hat Gott das zugelassen? Да, потому что Бог не допустит в твою жизнь ситуацию, которую ты не сможешь пройти. Weil Gott in dein Leben keine Situation zulässt, was du nicht durchgehen kannst. А если допускает, значит ты в силах ее пройти. Und wenn zulässt, dann hast du genug Kraft, sie durchzugehen und durchzustehen. Испытание – это часть Божьей программы. Also Prüfung ist ein Teil von Gott seinem Programm. Через которую мы все проходим. Durch die jeder von uns durchgehen muss. Это испытание, это Божий университет. Also Prüfungen ist Gott seine Universität. Если Иисус прошел через пустыню, und wenn Jesus durch die Wüste durchgegangen ist, то мы тоже не исключение, мы тоже должны пройти через это. Dann sind wir auch keine Ausnahme, dann müssen wir auch durch die Wüste durch. И вот смотрите, корабль, когда он стоит в порту, он Schaut в безопасности. Her. Also ein Schiff, der am Hafen steht, der ist, ja, der ist sicher. Да, но кому нужен корабль, который стоит в порту? Aber wer braucht ein Schiff, der am Hafen nur rumsteht? Или уголь, когда он горит, он дает свет, дает тепло. Oder die Kohle, wenn es einfach nur rumliegt, oder wenn es eingesetzt wird, dann gibt es Wärme und gibt es Licht. Но если уголь не горит, он пачкает. Aber wenn die Kohle nicht brennt, dann ist das nur Dreck, macht Понимаете? Das so dreckig. Versteht ihr? И какое бы испытание ни пришло в твою жизнь. egal was du für eine Versuchung in deinem Leben jetzt erlebst, und was zu dir kommt, wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir dürfen uns nicht zu Hause einschließen. Also wir sind nicht dafür geschaffen, im Hafen zu stehen. Gott hat uns gerettet, damit wir ins Meer stechen. Damit wir andere Menschen auch retten. И если испытание пришло в твою жизнь, und wenn eine Versuchung in dein Leben reingekommen ist, вспомни Иисуса. Dann erinnere dich an Jesus. Его оружием было Слово Божье. Seine Waffe war das Wort Gottes. Возьми Слово Божье как меч. Nimm das Wort Gottes als ein Schwert. И в свои уста и сражайся. Und rede und sprich es aus und kämpfe. Да, своими силами ты не справишься. Mit deinen eigenen Kräften schaffst du das nicht. А если ты отказываешься сражаться или просто уходишь в сторону, aber wenn du einfach zur Seite gehst und willst nicht kämpfen, то ты рискуешь не получить эту силу, dann riskierst du diese Kraft nicht zu bekommen, которая тебе обязательно понадобится, die du unbedingt brauchen wirst, когда ты выйдешь в открытое море, wenn du in das offene Meer kommst. Halleluja.